1. In der Gemin von Antiochia gabis verschi den Propheten und Lehrer, der Runter Barnabas, Simeon mit dem Being Amen Niger, Lucius von Kirin, Menin, ein Jugend gefahrt des Tetraken Herds, und Solus. 2. Warend sie gemeinsam dem Herrn dienten und fasteten, weis der Heilige Geist seien, Barnabas und Solus für das spezielle Werk or Susonden, zu dem sie berufen hat. 3. Nach weiterem Fasen und Gebet legten die Gemeindemitglieder ihnen die Hand auf und verabschiedeten sie offiziell für ihre Mission. 4. Von der Führung des Heiligen Geistes geleitet, begaben sie sich zu nach Seleukia und siegelten von dort aus zur Insel Zypern. 5. Nach ihrer Ankunft in Salamis verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen, wobei Johannes Markus sie als Assistent begleitet. 6. Sie durchquerten die gesamte Insel bis nach Paphos, wo sie auf einen jüdischen Zauberer und falschen Propheten namens Bar Jesus trafen. 7. Dieser hielt sich im Umfeld des Prokonsuls Sergius Paulus auf, eins verstandigen manes, der Barnabas und Saulus zu sich rief, das Werk Gottes zu horen. 8. Dr. Zauberer Elimas, so latet die Übersetzung seines Namens, leistet ihnen widerstanden versucht, den Prokonsul vom Glauben abzubringen. 9. Saulus, der Orch Paulus genannt word, blickte in Jedoch, erfüllt vom Heiligen Geist, festen und konfrontiert in direkt. 10. Worf im Vor, volle Betrug und Bosheit zu sein, ein Sohn des Teufels und fein Jedoch gerechtig keet, de die Gereden wedge des Herrn verdrehe. 11. Paulus kundigteren, das die Hand des Herrn in treffen word, woraufhin a fur ein Zeit erblinden solti, soffert Halten in Dunkelheit und Nebel. 12. Als der Prokonsul sah, was geschehen war, word glorbig, daer von der Lehr des Herrn zu tiefst beindruckt war. 13. Von Paphos aus siegelten Paulus und sein Begleiter nach Purge in Pamphylien, doch Johannes trente sich dort von ihnen und kurti nach Jerusalem Zurich. 14. Die Übrigen reisten von Purge weiter nach Antiochia in Pisidien, wo sie am Sabbat die Synagoge besuchten und sich unter die Anwesenden miskten. 15. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den Propheten ließen die Synagogen vorsteher ihnen ausrichten, das sie gern sprechen dürften, falls sie ein Wort des Zuspruchs hatten. 16. Paulus erhob sich, gab ein Zeichen mit der Hand und forderte sowohl die Israeliten als auch die Gottesfürchtigen nicht Juden auf, im Aufmerksam zu horen. 17. Erklärt, dass der Gott Israels ihr Vorfahren erwollt und das Volk warend ihres Aufenthalts in Ägypten groß gemacht habe, bevor sie mit Markt herausfährt. 18. Etwa wirzig jar lang ertrug und versorgte the sie warend ihre Wanderung in der Wust, trotz ihrer Schwierigkeiten. 19. Nachdem sieben Volker im Land Canaan unterwerfen hat, gab ihnen deren Land als Rechtmassages für ihr Nachkommen. 20. Dieser gesamte Prozess dauert etwa 450 Jahre, danach setzte Richter ein, bis hin zur Zeit des Propheten Samuel. 21. Als das Volk schließlich einen König verlangte, gab Gott ihnen Saul, den Sohn des Kis aus dem Stamm Benjamin, der wirzig Jahr lang regiert. 22. Nach Sauls Absetzung erhob Gott David zu ihrem Königen besiegt, das in ihm einen Mann nach seinem Herzen gefunden habe, der seinen Willen ausführen word. 23. Gemäß seiner Verheißung hat Gott aus den Nachkommen Davids Jesus als Retter für Israel hervorgehen lassen. 24. Vor des seiner Fendlichem auftreten hat Johannes dem gesamten Volk Israel bereits die Taufe der Umkehr als Vorbereitung bekundigt. 25. Gegen end seines Workens betonte Johannes, das nicht der erwartet sei, sondern das nach ihm gemend komme, dem nicht einmal die Sandeln zu lösen würdig sei. 26. Paulus sprach die Zuhörer als Nachkommen Abrahams und Gottesfürchtigen und erklärt, dass ihnen die Botschaft des Heils nun gesandt worden sei. 27. Da die Bewohner Jerusalems und ihr Anführer Jesus nicht erkannten, erfüllten sie durch seine Verteilung unwissentlich die Wort der Propheten. 28. Obwohl sie keinen Rechtmassigen Grund für ein Todesurteil fanden, forderten sie von Pilatus beharrlich seine Hinrichtung. 29. Nachdem sie als ausgeführt hatten, was die Schriften über in Vorausgesagt hatten, Namen Sie in vom Kreuzabi und legten ihn in ein Grab. 30. Gott jedoch erweckt in von den Toten auf und bestätigt damit sein Gottliche Sendung. 31. Über Vieltage hinweg erstien jenen, die mit im von Galilea nach Jerusalem gekommen waren und nun als seine Jugen vor dem Volk auftreten. 32. Verkünden ich nun die frohe Botschaft, dass Gott die Verheißung, die unseren Vaten gab, nun für uns erfüllt hat. 33. Hat sie eingelost, indem Jesus auferweckte, es im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heut habe ich dich gesucht. 34. Dass in von den Toten auferweckte, damit niemals der Verweisung an Heimfall, bestätigt Gott mit der Zusage der Heiligen Gnadengaben Davids. 35. An einer anderen Stell heißt es entsprechend, dass Gott seinen Heiligen die Verweisung nicht schauen lassen wird. 36. David Hingegen starb, nachdem zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hat, wird bei seinen Vaten bestattet und erlitt die natürliche Verweisung. 37. Doch Dergenage, den Gott von den Toten auferweckt hat, erlebte keinerlei Verweisung oder körperlichen Zerfall. 38. Sollt daher wissen, dass Jug durch diesen Jesus die Vergebung der Sünden als befreien Botschaft verkündigt wird. 39. Jeder, der in Glaut, wird von all dem gerechtfertigt, wovon durch das Gesetz des Mose niemals befreit werden konnte. 40. Achtet also sorgfältig darauf, dass nicht das Eintritt, was in den Schriften der Propheten als Warnung angekündigt wird. 41. Dort heißt es, seht her, verachter, staunt und get zugrund, den ich vollbringe ein Werk, das niemals glauben werdet. 42. Beim Verlassen der Synagoge bat man Paulus und Barnabas in Standig am folgenden Sabbat ernüt über dies the men zu sprechen. 43. Nach der Versammlung folgten viel Juden und Gottesfürchtige Konvertiten den Beiden, die sie ermutigten, bestandig in der Nade Gott zu bleiben. 44. Nächsten Sabbat versammelte sich fast die gesamte Stadtbevölkerung, gemeinsam das Wort des Herrn zu hören. 45. Als die Judischen Anführer jedoch die großen Menschenmengen sahen, wurden sie von Nied erfüllt und widersprechen Paulus mit beleidigenden Worten. 46. Paulus und Barnabas erklärten darauf in mutig, dass das Wort Gott swore zu ist ihnen verkündet werden must, sie sich nun aber den Heiden zu wenden. 47. Sie begründeten dies mit dem Auftrag des Herrn, der sie als Licht für die Völker eingesetzt hat, das Heil bis und das Ende oder zu bringen. 48. Die nicht Juden freuten sich über dies Nachricht, priesen das Wort des Herrn und all, die für das Uige Leben bestimmt waren, wurden glaubig. 49. Infolgedessen verbreitet sich die Botschaft des Herrn erfolgreich in der gesamten Region und fand weitreichend Beachtung. 50. Die Judischen Gegner jedoch wiegelten einflussreich Frauen und die führenden Männer der Stadt auf, was zur gewaltsamen Vertreibung der Apostel 40. 51. Die Schattelten zum Zunisgegen sie den Staub von ihren Fassen und Sogen weiter in die Stadt Iconium. 52. Die Zurückbleibenden Jünger Hingegen waren trotz der Umstand erfüllt von großer Freude und der Kraft des Heiligen Geists.